4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, innerhalb derer ich durchaus einige Aufgeregtheiten eingeplant habe, die ich aber so ein bisschen nach hinten schieben möchte, weil mir danach ist, heute mal die Sendung so ein bisschen folky zu beginnen, und das liegt unter anderem an einer Platte, die bereits im Oktober erschien. Aber ihr wisst ja, bei der Vielzahl an Veröffentlichungen, man kann nicht alles immer punktgenau spielen. Und ich denke, wir sind voll im grünen Bereich, wenn zumindest was diese Sendung hier betrifft, heute erstmals das berührende Album des Schweden The Lancaster Orchestra hier in wenigen Minuten laufen wird. Ich beginne mit einem Track, der mich schon seit vielen, vielen Jahren begleitet, wenngleich auch nicht seit der Zeit, wo er erstmals veröffentlicht wurde. Da war ich gerade mal 8 Jahre alt, 1965. Aber später habe ich den schottischen Singer-Songwriter Donovan für mich entdeckt und mit ihm auch die Ballade über eine junge Frau, ihr Leben, ihre Zweifel, ihre unglückliche Liebe, The Ballad of Geraldine. Oh, I was born with the name Geraldine, with hair coal black as a raven. I traveled my life without a care. Ah, but all my love I was saving. All the winds blew high and the trees did sway. Not much from life was I asking, till I met someone to give all my love. All my love so long and lasting. All good were the parts we played in our game. And a long ways off was tomorrow, but my love was a rambler and a restless as the sea. And in the tide came sorrow. Oh, a child of the night is gone to be born. I can't explain my confusion. Is my love thinking to marry me at all? Or of the freedom he thinks he'll be losing? I sit with my friends in the gay crowded room. My friends, they're smoking and they're talking, but it all seems so empty. My love is not there. So I'll go into the streets walking. My baby is a-growing as a-growing it must. If I were to lose it, it would grieve me. My love is so helpless and I'm wondering what to do. Oh, how I yearn to help him. Oh, we could go to the land of your choice, where the false shame won't come knocking at our door. have a feeling in my heart, and it's crushing all my hope. I think I'm gonna be hurt some more. I was born with a name, Geraldine, with hair coal black as a raven. I travel my life without a care. I put all my love I was saving. Happy in the day and I was minding my own, when she saw the better out of me. She told me I could be a maker, though I'd probably make only half of what I need. I'm waking early next morning in a sleeping bag alone. But darling, you give me no warning, I don't want to go home. I don't want to go home. I don't want to go home. I think of you, I've always known. Nobody's ever born alone. Breath out of me. She could see I could be a maker. Yes, I make believe, makeup's on my sleeve. But how often the love so come alone, come rapping, kicking at your door. How often the love so come alone, but you say you don't want me anymore. I don't want to go home. I don't want to go home. I think of you, I've always known. Nobody's ever born alone. And how often the love so come alone, come rapping, kicking at your door. How often the love so come alone, but you say you don't want me anymore. And in the fire I find the snow, and you should come and lose the road. Yes, in the fire I find the snow, and you should come and lose the road. So I don't want to go home, cause I'm old. Think of you, I've always known. Nobody's ever born alone. How often do I find the snow? Come back, you should come and let the snow roll. How often do I find the snow? But you say you should come and let the snow roll. I don't want to go. I'm already home. I think of you, I've always known. Nobody's ever born alone. Salvation and white knuckles on a wheel. And the dearest in the audience by the border of the darkness where forgiveness grows and slowly winds away. Well, there's a question somewhere asked with all the answers inside, but I'll never find the kid before she's gone. Well, the day is never done, but there's a light on when you sleep, and so I hope somewhere the troubles will be gone. But now the ghost is in my jacket, and my stairs were built in anger, winding forcefully, but end up where I stand. But there are no rocks or salt and nails. I load my cannons not to kill you, simply lost the words to tell you I'm afraid. And there's a sign up to a hill to see the far of the land, where the sign will tell you turn if there's a one. Still the day is never done, but there's a light on where you sleep, and so I hope somewhere the troubles will be gone. Some race, and the deer has gone without me to the valley of surrender. There is still another world along its tracks, and there's that sign up to the hill to see the far of the land, where the sign will say there's still a higher one. And now the day is slowly setting, and the light's some way you sleep, and so I hope somewhere the troubles will be gone. Live hier, kleiner Break mal an dieser Stelle, nachdem ich hier drei Titel gespielt habe. Sänger, Gitarre gegen den Rest der Welt. Viele Leute klatschen schon, wenn sie das nur sehen, weil sie denken, meine Güte, der arme Kerl oder die arme Frau, die hat ja nichts hinter sich da auf der Bühne. Und oft genug kommen auch schlechte Songs bei raus. Und dann bin ich häufig jemand, der rausgeht, denn schlechte Songs bleiben auch dann schlechte Songs, wenn sie charmant vorgetragen werden, eben nur mit Gitarre und Stimme. Aber was ich besonders mag, und das haben eben all diese drei Tracks gemeinsam, das ist das sogenannte Fingerpicking, also nicht das Schlagen eines Akkordes, sondern das Spielen mit der einzelnen Note, Single Notes. Das bringt sehr viel Tempo und Drive oft in die Musik herein, und ein Schlüsselerlebnis in diesem Jahr ist für mich gewesen, das ist kein Rückblick hier, aber ich will es trotzdem erwähnen, als ich Nick Mulvey, den ich eben gespielt habe, in der Mitte der drei Songs im Rahmen des Haldern Pop Festivals sah, eben mit nichts weiter als einer Gitarre auf der Bühne, und stand im hinteren Bereich des Zeltes, des Festivalzeltes, der kleineren Bühne, also, und sah etliche Leute um mich herum tanzen und fand das so faszinierend, dass, wie gesagt, mit diesen bescheidenen Möglichkeiten und ohne Electronics die Leute sich davon so animieren ließen, und dachte bei mir, es wird eigentlich mal Zeit für so eine Wortkomposition wie Dance Folk oder Folk Dance. Wenn es die denn gibt, dann trifft sie auf Nick Mulvey zu, den ich nach Donovan gespielt habe und der einen Song, der sich auf seinem Debütalbum befindet, I Don't Want to Go Home, neu aufgenommen und mit einer Bassdrum versehen hat, um das Ganze eben noch stärker in diese Tanzbarkeit zu bringen. Und gerade verklang der Schwede The Tallest Man on Earth mit einer älteren Nummer, Troubles Will Be Gone, um den es in der letzten Zeit etwas ruhig geworden ist, aus meiner ganz persönlichen Sicht, aber eine der aufregendsten neuen Figuren innerhalb dieser Musik, was die letzten Jahre betrifft. Sehr schön finde ich auch ein Album, wo wir hier gerade mal bei solchen Sounds sind, das bereits im August erschien. Möchte das an dieser Stelle einfach auch mal spielen und schließe gar nicht aus, dass ich den Verantwortlichen vor vielen Jahren mal persönlich kennengelernt habe, als ich die Rockband, die britische Rockband Feeder, zu einem Interview empfing. Grant Nicholas hat nämlich mit dieser Band gespielt, bevor er dann in diesem Jahr auf leisere, folkige Töne setzte, solo mit seinem Album Yorktown Heights, aus dem ich hier ebenfalls mal einen Track spielen möchte. You're the match that lights the fire, a stepping stone across the mire. Soulmates to the end, you're the voice inside of me, bringing joy and harmony. Soulmates to the end, let's pack our bags so we can sail away, sail away. Leave the city for the sea. The ocean's calling me. When we go back, we can tell our friends what we have seen. Close your eyes and feel the breeze on the ocean. Hear the ocean singing back to me. Close your eyes and feel at peace. For a moment, for a moment, free. Take my hand, let's leave tonight. Leave those aching thoughts behind. Soulmates to the end. Write our names into the sand. See new islands, different towns. Soulmates to the end. Let's pack our bags so we can sail away, sail away. Leave the city for the sea. The ocean's calling me. When we go back, we can tell our friends what we have seen. Eyes and feel the breeze on the ocean. Hear the ocean singing back to me. Close your eyes and feel at peace. For a moment, you'll be lifted. Be on your way. my broken heart will never be enough. You need a winner and I'm a runner-up. We both know it's true. Can't say it comes as a surprise. Just keep in mind that it's easier to leave than to be left. Der gerade gehörte Mann hier heißt Johnny Lynch. Sein aktuelles Album, das er als The Pictish Trail vor kurzem veröffentlicht hat, hört auf den Titel Secret Sounds Volume 1 and 2, gehört derzeit so echt zu meinen Favoriten, so verwaschene Tracks, die oft so an zwei, drei losen Fäden hängen, die auch gerne mal switchen, ist ja immerhin eine Doppel-CD, hin zu elektronischen Beats. Das klingt dann so, Punkt, Punkt, Punkt, ich spiel's gleich ein und sage dann später noch was zu dem Mann, den wir davor gehört haben. Er allein gewissermaßen mit seiner Gitarre, seiner Stimme und der Mundharmonika gegen den Rest der Welt, allerdings unterstützt von Freunden. Es handelt sich um den Schweden Carl Mattsson aus Stockholm, der sich The Lancaster Orchestra nennt und unter genau oder mit genau diesem Namen, diesem Titel sein insgesamt drittes Album veröffentlicht hat vor kurzem, aus dem ich eben Musik gespielt habe. The Pictish Trail, zweiter Teil. Wonderful. The Pictish Trail, Johnny Lynch, ein Schotte. Secret Sounds Volume 1 und 2, jetzt habe ich zwei doch fast schon sehr gegenläufig, gegensätzlich anmutende Tracks gespielt, aber der bekommt das irgendwie ziemlich gut unter einen Hut, der Mann, den ich bei anderer Gelegenheit hier in den letzten Wochen auch mal in Zusammenhang mit dem Badly Drawn Boy aus England gespielt habe. Man hätte auch irgendwas von Beck nehmen können. So in dieser Tradition bewegt sich das. Der Mensch ist ja, zumindest bin ich so der Ansicht, nicht zuletzt auch ein Produkt seiner Umwelt, also der Dinge, die ihn so umgeben, die auf ihn einwirken. Und wenn ich eben Haldern erwähnte, das charmante Dorf am Niederrhein, wo jedes Jahr das Festival stattfindet, dann will ich an dieser Stelle nicht verhehlen, dass ich gestern Abend bzw. Nacht mal zur Abwechslung im November auch in Haldern war, wo sich gestern vieles um das Vinyl, um Schallplatten drehte. Es gab nachmittags einen Flohmarkt, wo Leute ihre Sachen verkaufen oder neue Sachen, gebrauchte Sachen erstehen konnten, wo zum Beispiel auch ein Bürgermeister aus einer Nachbargemeinde, es ist mir erzählt worden, seine Picture Discs verkauft hat, eine unter anderem wohl von Motorhead. Es ging also sehr, sehr spät, muss ich gestehen. Und im Plattenladen am Marktplatz in Haldern, direkt neben der Haldern Popbar, da kann man natürlich Platten kaufen, klar, aber eben auch Honig. Und ich hatte mir dann, ich hatte fürchterlichen Hunger, hatte mir dann so gegen 23 Uhr noch ein Glas Honig gekauft aus eigener Imkerei, also Halderner Honig. Und wie ich dann so gegen 3-4 Uhr zu meiner Schlafstätte gegangen bin, durch das menschenleere Dorf, da habe ich dann das Honigglas geöffnet und immer so mit dem Finger rein und habe den Honig gegessen und kam mir original vor wie ein Bär. Weil ich dachte, wer geht schon nachts durch menschenleere Gegenden, es war wirklich niemand mehr unterwegs, und isst Honig. Menschen tun ja sowas normalerweise nicht, also bist du jetzt irgendwie ein Bär. Und seit gestern fühle mich so ein bisschen träge, aber ich hatte ja gesagt, wir werden hier noch ein ganz anderes Tempo innerhalb dieser Sendung anschlagen, und ich bin mir auch ziemlich sicher, das wird mir gar nicht so schwer fallen. Im Moment also noch so ein bisschen tapsig, bärenartig hier bei 1 Live. Rasmus Fisker ist ein Däne. Sehr reduzierte Elektronik, elektronische Beats auf seinem Album Hydra. Und plötzlich kommt ein neues Instrument in diesen Song hinein und gibt dem Ganzen einen unfassbaren Glanz. Meine Meinung zumindest.

Ganz kurz, Ladies and Gentlemen, wo sind wir, beziehungsweise wo waren wir? Erkennbar an der Breakbeat-Front und erkennbar bei Leuten, die mit einem Auge zumindest nach vorne gucken, das Neue suchen, das bisher Unerforschte. Ich habe mich eine ganze Reihe von Minuten eben im neuen Album des britischen Produzenten Om Unit herumgetrieben. Inversion heißt das, ist auf dem Drum & Bass Königslabel Metalheads erschienen. Übrigens unter Mithilfe von Goldie, der eine ganze Reihe von Strings zur Verfügung gestellt hat, die er in seinem Soundarchiv noch hatte. Großartiges Album. Hier ein ganz interessantes neues Duo aus Leeds mit dem Namen Nausicaa. Sehr entleerte Tracks mit mächtigen Reggae-Basslines, die dem Ganzen so einen unheimlich schweren Funk geben. Pressure ist die EP von Nausicaa aus Leeds, aus der ich hier gerade den Titeltrack gespielt habe. Gleich kommen die Infos hier. Bis dahin schaffen wir noch, zumindest in großen Teilen, einen Titel aus dem neuen Album des Briten Newtown, Future History heißt das. Etwas konventioneller geraten, trotzdem ein Album, das mir ausgesprochen gut gefällt. Gleich die Infos, ich hab's gesagt. Sage schon mal, bis gleich. Würde mich freuen, wenn ihr dann kurz nach 11 hier wieder am Start seid oder noch am Start seid. Thank you. 4. Okay, ich schau mal gerade, wie ich weitermachen möchte. Es gibt da einen amerikanischen Beatmaker, der ab Anfang Dezember nach Deutschland, in die Schweiz und nach Österreich, Germany, Austria, Swiss, also gewissermaßen GES, kommt. Leider aber mit seinen Shows keinen Club hier im Sektor berührt. Wer den Amerikaner Ringo Anschutz, ich hoffe, man spricht ihn zumindest halbwegs so aus, was seinen bürgerlichen Namen betrifft. Wer ihn live sehen möchte, der müsste, wie gesagt, nach Zürich ins Exil, in die Kaserne, nach Basel. Super, was es für immer neue aufregende Clubnamen gibt. Hier innerhalb der Tourliste am aufregendsten finde ich den Club in Dresden. Altes Wettbüro, da wurde wahrscheinlich früher Haus und Hof verspielt, gezockt. Heute werden da Beats gezockt am 13. Dezember. Dann nämlich kommt Mind Design, so nennt er sich als Künstler, unter Aussparung aller nur denkbaren Vokale, die man in diesem Wort vermuten würde, also MNDSGN, geschrieben Mind Design, aber gesprochen. Dann kommt er auf Tour, hat jetzt sein Album auf Stones Throw Records, super smartes Beat-Label aus den USA veröffentlicht, das heißt Yon Zen, mit sehr soften Tracks. Ich möchte einen davon spielen, von Mind Design, hier aus dem Yon Zen betitelten Album. Dann geht's weiter zu dem US-Duo Lex Benedict, und ich kann vielleicht schon mal vorweg schicken, da muss ich da gleich nicht so viel quatschen. Dann würde ich gerne einen Track aus dem neuen Album des Briten Deptford Goth spielen, das ich über die Maßen gelungen finde. Aber das ist ja kein Wunder, denn schon die EPs und ich glaube, es gibt auch ein Vorgängeralbum, waren aller Ehren wert. Genug der vielen Worte, hier kommt Mind Design. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum fall from the heavens. See right from under the ground. Don't understand it. Let it take over in time. Hold me, I'm a ghost. Hold me, I'm a ghost. She saw inside before. She saw it topple and fall. All of my body, all of my life. Reasons for fight or flight. Sorrow, this one for being alright. 1 Live 4, an dieser Stelle mal ein ganz kurzer Break. Es ist die Zeit, wenn wir über musikalische Phänomene reden, wo man gut beraten ist, bei einigen Genres die Komposition oder das Wort Post voranzuschicken, im Sinne von spät oder danach. Post-Dubstep, Post-Grime, es ließen sich einige andere Beispiele finden. Die Geschichte mit Post-Rock, die währt ja nun schon wesentlich länger. Aber Tatsache ist, dass mir in diesem Jahr eine ganze Reihe von Produzenten über den Weg gelaufen sind, deren Kunst, deren Musik ich nicht so recht über den Weg traute. Entweder sie gefiel mir nicht oder ich dachte mir, sie wird dir möglicherweise erst in 3 Jahren gefallen. Es ist noch gewöhnungsbedürftig und du hast hier und jetzt nicht die Zeit, dir das Ganze auch 30 Mal anzuhören, um da vielleicht irgendeiner Sache auf die Spur zu kommen, die sich so auf Anhieb nicht so recht erklären möchte. Das gilt zum Beispiel für den gerade gehörten Mann Mr. Mitch, der aus England kommt und auf dem schon seit jeher immer sehr experimentierfreudigen Label Planet Moo jetzt sein Debütalbum Parallel Memories veröffentlicht. Das sind im Prinzip Beats. Das sind, wenn man so will, teilweise auch Tools für DJs, also Werkzeuge, die man mal so zwischendurch als Übergang irgendwie spielen kann. Teilweise ist das quälend zu hören, aber dann gibt es eben auch Tracks wie den gerade von mir gespielten und gehörten, die so von ferne mit ihren klappernden Beats und den Synthesizern, den Keyboards an Burial erinnern könnten, wo man sich dann so zumindest ein bisschen festhalten könnte. Interessanter Mann, Mr. Mitch, der im Übrigen mit dem Genre Grime assoziiert wird, obwohl wir zum Beispiel gerade einen Titel gehört haben, der im klassischen House-Tempo bei 125 Beats pro Minute lief, die aber in der Halftime, also dass es extrem langsam wirkte, produziert waren. Mr. Mitch. Davor habe ich, zu dem Album hatte ich schon eine Bemerkung zumindest fallen lassen, den Briten Deptford Goth gespielt, der sein Album wunderbar schlicht und ergreifend einfach nur Songs nennt und damit den berühmten Nagel einmal mehr auf den Kopf trifft. Das sind Songs, das sind großartige Lieder. Auch Deptford Goth ist gewissermaßen im Umfeld der Post-Dubstep-Szene groß geworden mit souligen, trägen, sich so leicht verzehrenden Songs, die aber schon damals für ungewöhnliche Aufmerksamkeit sorgten, obwohl er seine ersten Schritte auch auf einem eher kleinen Label veröffentlicht hat. Jetzt das neue Album mit sehr weich gezeichneten Songs, aber nie weinerlich und sehr, sehr schönen, losen Beats, die er unglaublich geschickt in wirklich jedem einzelnen Track so ins Ziel führt. Ich finde, hat mich total überrascht, dieses Album. Richtig gut. Denn ich hatte mit dieser Beschaulichkeitsgeschichte eigentlich so für mich so ein bisschen abschließen wollen. Aber da holt mich das hier wieder voll ein. Erlaubt einen Satz zu Lex Benedict, die ich davor gespielt habe. Wöchentlich erscheinen Hunderte von sogenannten EPs oder Zwölfern, die sich im weitesten Sinne dem sogenannten Dancefloor natürlich zuordnen lassen. Und ich finde, dass dieses Duo aus den USA, Lex Benedict, erkennbar da etwas richtig Gutes in dieser Masse an lange nicht immer guten Veröffentlichungen abgeliefert hat. Großartige Akkordfolgen, sehr tasty, das Ganze soulful natürlich, schön langsam produziert. Erinnert mich an frühe Joy Orbison-Aufnahme von den Sounds. Richtig gut, Other Side of the Game ist eine durchgehend gute EP, aus der ich in der letzten Woche schon etwas gespielt habe. Lex Benedict, so nennen die beiden sich. Jetzt bin ich schon mal dabei, dann nenne ich auch das Label Space Tapes. Ich möchte weitermachen mit einem Mann, der innerhalb seines neuen Albums von einem Rap-Kollegen als nationaler Schatz gerufen bzw. bezeichnet wird. Ich glaube, eine größere Ehre kann jemandem nicht widerfahren. Die Rede ist von Wiley, der sein neues Album nach einem Brettspiel benannt hat, das man hierzulande meines Wissens als Leiterspiel kennt. Snakes and Ladders nennen die Engländer dieses Spiel, das wohl aus Asien kommt und das man als Metapher sehr gut anwenden kann, denn es ist so eine Mischung aus Mensch, ärgere dich nicht und Monopoly. Man wird oft wieder zurückgeworfen, man muss ins Ziel kommen. Wie gesagt, es ist ein Hin und Her, so wie das wahre Leben eben spielt, mit zahlreichen Rückschritten, Rückfällen, Versagensgeschichten. Ich muss das hier nicht weiter ausführen. Es gibt auch schöne Momente im Leben. Ich hatte ja eben schon davon gesprochen, nachts mal so mit einem Glas Honig. Das ist echt gut. Kann das nur weiterempfehlen. Hier ist Wiley. Hier, die heißt Steffi, kommt aus Berlin. Wer im House-Techno-Bereich unterwegs ist, wird sie mit Sicherheit kennen auf Ostgutton. Jetzt ihr neues Album Power of Anonymity. We'll be right back. Mit ihrem Album hat Steffi, die ich schon mit dem letzten Werk auch sehr geschätzt und hier gerne gespielt habe, eine große Tour. Am vergangenen Sonntag war sie in Köln im Heinz Gaul. Heute Abend ist sie in diesen Minuten in Rom im Rashomon. Am nächsten Sonntag sehe ich hier in Glasgow, dann die Woche drauf Amsterdam, Kopenhagen. Das geht noch eine ganze Reihe so weiter. Offenbach ist auch noch dran. Biberberg? Nein, nein, nicht am Biberberg. Robert Johnson. Hier kommt ein Track, ah, ich liebe ihn. Ich habe ihn in der letzten Woche gespielt. Stammt von dem Spanier Pajaro Sunrise. This Vision im Golden Buck Rework. You are no one that I know. Der Spanier Pajaro Sunrise hat im letzten Jahr Katzenjammer, Kulturkatzenjammer, fürchterliches Wort, unter diesem Namen sein Album veröffentlicht, das mit diesem Track jetzt hier remixed wird von Golden Bug. Wir haben diesen Remix gehört und dazu auch vom britischen Produzenten Cotton. Ich möchte weitermachen mit einer Musik, die ihren Ursprung, wenn man so will, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hat, als eine ganze Reihe von Bands herkam und mit schweren, markigen Bassläufen und sehr straighten, tanzbaren Rhythmen schon damals versuchten, so eine Verbindung zwischen Punk und Tanzbarkeit, Dancefloor, herzustellen. Diese Verbindung wurde vor 15 gefühlt Jahren, insbesondere von dem New Yorker DFA-Label mitsamt seinem riesigen Umfeld wieder aufgefrischt. Und ich gehe jetzt zunächst mal zum Los Angeles-Duo Sego, dessen Titel 20 Years Tall ich auf der neuen aktuellen Kitsune-Compilation, der Compilation des Pariser Mode- und Musiklabels, entdeckt habe, und will dann tatsächlich mal zurückgehen ins Jahr 1977 zu einem Belgier, der damals einen Song veröffentlicht hat, der bis heute immer mal wieder, mal stärker, mal weniger stärker nachhallt als zum Beispiel die deutsche Gruppe Wir sind Helden. Ihre ersten Veröffentlichungen draußen hatte, gab es da einen Song, Guten Tag, der also unfassbare Ähnlichkeit aufwies mit Plastic Bertrand und seinem Titel Ça Plan Pour Moi. Und wer unbedingt will, kann sogar auf dem neuen Album der Brooklyn-Band TV on the Radio Spuren nachweisen wollen oder gefühlt nachweisen wollen von Plastic Bertrand. Hier aber zunächst Sego, ein Duo aus Los Angeles, 20 Years Tall, auf der Sweet 16, so heißt die neue Compilation des Pariser Kitsune-Labels. He was a sad, sad boy, but his feelings were hard to find. It's funny how the time will fog up all the trouble. He ran away from his mother and blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Who's to say he would have figured it out? It takes years to learn this stuff anyhow. It's one fine day, hanging in a frame. All you own for yourself is what you've hidden away. Guitars. Class girl, no real reason to complain, so she dropped out of college in fall. At age 19, started living the dream, nothing but dancing in color TV. Although she loved her best friend, and all the lovely attention she gets, well, a deal is a deal, and a bet is a bet. Yeah, a deal is a deal, and a bet is a bet. Yeah, a bet is a bet. Life is a game, for to love is to maim. Hometown boys will always be the same. I'm no snitch, but I'll name names. Guitars.

Die New Yorker Band mit ihrem neuen Album TV on the Radio, das heißt Seeds, und hier insbesondere in diesem Titel zumindest für mein Gefühl sporadische Ähnlichkeiten hinsichtlich der Gesangslinie zu Plastic Bertrand und seinem 1977er Hit Ça plane pour moi. Im Jahr 1977 ist noch etwas ganz anderes passiert, darum soll's hier in 1 Live 4 nach den Infos gleich gehen. Verrat natürlich nicht was, sondern sage noch ganz kurz, dass wir einige Minuten uns noch mit einer Band aus Österreich hier beschäftigen. Wir müssen diese Bands in der Alpenrepublik ernst nehmen. Nicht erst seit Bilderbuch und ihrem durchschlagenden Erfolg. Diese Band hier ist auch großartig. Villa Log, Space Trash, das neue Album mit einer kurios anmutenden Form von Wegbeschreibung. Der Düsseldorf Dub. Bis gleich. Okidoki. Wo waren wir eben stehen geblieben? Bei Space Trash, dem neuen Album der österreichischen Band Villa Log. Das darf man hier einfach mal sagen, das schon sich in der Tradition des Krautrock bewegt. Und im Übrigen auch auf dem Klangbad-Label der Rockgruppe Faust erschienen ist. Davon abgesehen, ich habe das letztens bei anderer Gelegenheit mal hier fallen lassen. Ich bin ein großer Fan und Anhänger von Wegbeschreibungen. In der eben gehörten geht es wohl darum, dass man sich innerhalb eines Hauses durch verschiedene Gänge schleichen soll. Dann kommt man irgendwie an eine Tür zur Straße. Dann muss man sich da irgendwie über die Straße bewegen, um in ein weiteres Haus zu gelangen. Ich bedauere es sehr, dass diese Wegbeschreibungen heute so gut wie ausgestorben sind, weil niemand muss im Grunde mehr groß fremde Leute anhauen, Passanten, sagen Sie mal, wo geht's da und dahin. Dafür haben die allermeisten von uns inzwischen eigene technische Hilfsgeräte, mit deren Unterstützung sie eben sicher ans Ziel kommen können. Von den paar Ausnahmen abgesehen, wo Lkw-Fahrer mit ihrem Navigationsgerät plötzlich auf einer nassen Wiese landen und nicht wenden können. Sowas gibt's auch. Das ist aber zu vernachlässigen. Ich fand es einfach früher immer großartig, in einer fremden Stadt so zum Beispiel auf ein Pärchen, egal welchen Alters, zutreten zu können, um mich nach einem bestimmten Club, Bauwerk oder nach Straße irgendwas zu erkundigen. Dann war es meistens einer von den beiden, der anfing zu erklären. Ich verstand das auch. Jetzt mischte sich dann der zweite, wahlweise er oder sie, auch ein und sagte dann, ja, aber er kann doch auch da bei Korte, nur mal jetzt Korte fiktiv, bei Korte lang gehen. Dann sie wieder, ja, das ist aber länger. Und dann wurde plötzlich ein dritter Weg verhandelt bei Buschcamper da oben rum und dann durch die Gasse. Am Ende hatte man 7 Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen. Und das Ganze war total konfus. Und diese Konfusion, die vermisse ich persönlich, offen gestanden, sehr. Gut, so viel mal dazu. Und ich möchte weitermachen, ich musste jetzt gerade mal schauen, hier mit einer Berliner Band, die man ähnlich dem Krautgenre zuordnen könnte. Ich habe die mal auf der Reeperbahn in Hamburg gesehen, draußen. Die hatten sich irgendwie festgekettet, wahlweise sich selber oder aber ihre Instrumente, genau kann ich es nicht mehr entsinnen, standen da auf irgendeinem Bauwerk und hämmerten drauf los, was der Teufel gewissermaßen hergab, und sich oder die Instrumente möglicherweise auch deshalb festgekettet, um zwischendurch mal in die nächstgelegene Pommesbude oder irgendwie so gehen zu können. Großartige Band, und ich habe im Nachhinein erfahren, das machen die öfter. Das sind so Outside, so Street-Kraut-Guerillas, so werden sie gelegentlich auch genannt. Ihr korrekter Bandname freilich ist Kamera oder Camera. Musik aus dem neuen Album. We'll be right back. Das neue Album des Berliner Trios Camera heißt Remember I Was Carbon Dioxide und erschien bereits im September. Ist aber auch heute noch gut. We Are Shining aus London, Cara, das Album, Road, der Titel. Dream about it. Ladies and Gentlemen, ich hatte bereits zu Beginn dieser Sendung um kurz nach 22 Uhr, als ich noch so ein bisschen mich in akustischen, beschaulichen Momenten befand, darauf hingewiesen, das Tempo und das Temperament kann hier jederzeit angehoben werden. Und ich will auch meinen Sprachgebrauch der jetzt laufenden Musik anpassen, indem ich sage, diese Band aus den USA, Dope Buddy, sind der am geilsten rockende Scheiß, den ich derzeit kenne. So ein bisschen Parquet Courts mäßig, aber wesentlich fetter, massiver. Album haben wir gerade gehört von Dope Buddy aus den USA. Lifer heißt das. We'll be right back. Ganz kurz mal zwischendurch, Ladies and Gentlemen. In dieser Woche geht das Kölner Weekend Festival in seine insgesamt vierte Runde. 3 Tage lang großartige Bands, Helden, Lieblinge der Festivalmacher Jörg Waschert und Jan Lankisch aus der Vergangenheit, aber eben auch Bands, die ganz klar mit dem Begriff Zukunft verknüpft sind. Das Ganze findet statt in der Stadthalle Köln-Mülheim, geht von Donnerstag bis zum Samstag und versammelt großartige Bands wie zum Beispiel Teenage Fanclub, die britische Wortschmiedin Kate Tempest oder, und jetzt komme ich zum Jahr 1977, eine Band, die sich eben in diesem Jahr gegründet hat. Wir hatten eben Plastic Bertrand mit eben einem Song aus diesem Jahr, A Certain Erasure, großartige britische Band, die jahrelang auf dem Factory Records Label ihre Platten veröffentlicht hat, zusehends in eine Form von No Jazz driftete, aber eben auch eine Reihe von Tracks veröffentlichte, wie den ich hier auch gleich wieder hochziehen werde, die nichts anderes sind als purer Rhythmus, pure Tanzbarkeit. In dem Zusammenhang ganz kurz noch der Hinweis, das Soul Jazz Label hat vor etlichen Jahren eine ganze Reihe wirklich großartiger Compilations zusammengestellt und herausgebracht, darunter diese hier, In the Beginning There Was Rhythm, mit ausnahmslos raren und extended Versions von Bands wie zum Beispiel den Slits, This Heat, Gang of Four oder aber Certain Erasure, die wir hier mit einer extended Version ihres Titels Knife, Slits, Water noch ein bisschen hören werden. Bevor ich dann zu einem weiteren Festivalgast komme, nämlich der South Bronx Formation ESG. Sagen 3 Tage Weekend Festival, 27. bis 29. November. A Certain Erasure, 37 Jahre nach ihrer Gründung. Was werden sie anstellen? Ich muss sagen, für mich persönlich ist das eine unfassbar interessante Frage. Und ich hoffe inständig, dass ich die gegebenenfalls am nächsten Sonntag dann hier werde beantworten können. Spielt die Band doch am Samstag, also am dritten Festivaltag, um Schlag Mitternacht in der Stadthalle Köln-Mülheim, die ich relativ selten besuche. Ich fürchte fast, ich werde mich durchfragen müssen auf konventionellem Wege. Bin mal gespannt, was das gibt. Nicht, dass ich am Ende in irgendeinem Vorort von Bonn oder sonst wo lande. Das wäre dann natürlich weniger angenehm. Hier ist ESG. Die spielen am Freitag um 23.45 Uhr. I'm feeling very mellow, walking down the street. das eine wunderbare und bewegende Geschichte um ESG herum. Eine Band, die zunächst aus Geschwistern bestand. Und es war die Mutter, die den vorzugsweise Mädchen Instrumente gekauft, mitgebracht hatte, damit die ihren sehr rhythmusbetonten Minimal Funk inszenieren konnten. Auch hier die Frage, was werden sie rund 35 Jahre, nachdem sie sich gegründet haben, im Rahmen dieses Festivals wohl anzetteln. Am Samstag innerhalb des Weekend-Festivals auch diese Gruppe auf der Bühne, das bereits gegen 19 Uhr von Spar. mich am Fisch stört, sind die Gräten. Was mich am Fleisch stört, ist der Knochen. Was mich am Apfel stört, ist der Kern. Was mich am Ei stört, ist das Weiß. Was mich am Begräbnis stört, ist der Tod. Was mich am Winter stört, ist die Kälte. Was mich am Papst stört, ist das Heilige. Was mich an Pferden stört, sind die Mädchen. Was mich an Gipfeln stört, ist die Höhe. Was mich an Kindern stört, ist der Wahl. Was mich an Griechenland stört, ist der Euro. Was mich an Facebook stört, sind die Freunde. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Ich bin ein Mann. Was mich an Bildern stört, sind die Farben. Was mich an Mustern stört, ist die Struktur. Was mich an Party stört, sind die Leute. Was mich am Fernsehen stört, ist das Programm. Was mich am Internet stört, sind die Provider. Was mich an der Pest stört, sind die Beulen. Was mich am Sex stört, ist das Hinterher. Was mich am Wetter stört, sind die Prognosen. Was mich an Teenagern stört, sind ihre Pickel. Was mich an ihren Eltern stört, sind die Ratgeberbücher im Regal. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. nowhere to put misshapen love, and God nowhere to, nowhere to put misshapen love. Ich mache mal hier einen ganz kleinen Break. Wer sich in diese Sendung gelegentlich verirrt, der weiß vielleicht, ich habe so eine gewisse buchhalterische Ader. Ich versuche die so gut zu unterdrücken, wie es eben geht. Aber mir ist aufgefallen, ich habe vor A Certain Ratio so ein richtiges Psychedelic Rock Beast gespielt, 2,5 Minuten lang nur. Und gar nicht gesagt, wer das war, das möchte ich hier nachholen. Die Leeds-Band Menace Beach nämlich. Was ich deshalb erwähne, weil ich von dieser Gruppe viel erwarte. Es gibt noch kein Album, eine EP, Singles. 2015 soll wohl das Album kommen. Come on, give up, der Titel, den ich gespielt habe. Bin halt froh, dass ich den beiden Schwestern Colette und Hannah Thurlow bezüglich ihres neuen Albums The Other Eye ein zweites Hören gegeben habe, nachdem ich beim ersten Hören es blieb nichts hängen, um einfach mal diese sattsam bekannte Phrase zu bemühen. Beim zweiten war das komplett anders, merkwürdigerweise. Vielleicht hatte ich einfach mal mehr Ruhe und gerade nach hinten raus kommen unheimlich schöne, kräftige Nummern mit kräftigen, luftigen Drumbeats, so wie wir das hier gerade in einem Titel gehört haben, sodass mir dieses Album unterm Strich eigentlich jetzt doch wieder gut gefällt. Bin heilfroh, dass ich es hier noch habe unterbringen können, nachdem ich zuvor eine Berliner Band gespielt habe, die wir gemeinhin möglicherweise unter dem Namen Die Türen kennen, die anlässlich des neuen Albums jetzt in eine gewissermaßen andere Identität geschlüpft sind. Sie nennen sich Der Mann und ihr Album trägt den Titel Wir sind der Mann. Textlich geht es da um Absurditäten des Alltags, sehr schön zugespitzt, verdichtet, wie das eben im Titel Ich bin ein Mann zu hören war. Und ich schließe auch gar nicht aus, dass eine Reihe anderer Absurditäten auf dem eigenen Mist gewachsen sind, sich da so reingeschmuggelt haben. Musikalisch toppt das Ganze. Die Türen sind einfach eine fantastische Band mit interessanten Ideen. Dazu gehört auch dieser unheimlich griffige Rhythmus, den der Track da eben hatte. Es sind ja am Freitag 2 deutschsprachige Alben erschienen. Ich habe so das Gefühl, obwohl ich das andere noch gar nicht kenne, offen gestanden, dass dieses hier möglicherweise das Bessere sein könnte. Deshalb spiele ich einen weiteren Titel daraus. Das ist ein Track. Also, wisst ihr was? Der erinnert mich so einerseits an die bizarre Schönheit alter Münchner Freiheitlieder. Ich war ja schon vor Jochen Distelmeier ein großer Anhänger der Münchner Freiheit, wenn ich das ja einfach mal zu später Stunde sagen darf, was damit zu tun hat, dass ich den guten Stefan Zauner mal Anfang der 80er Jahre persönlich mehrfach getroffen und so auch kennengelernt habe, den Kopf der Münchner Freiheit, und den Typen immer total klasse fand. Zurückhaltend, bescheiden, nachdenklicher Mensch, der heute, glaube ich, auf Ibiza lebt und Bilder malt. Ich fand den immer gut. Die haben tolle Songs geschrieben, die Münchner Freiheit. Aber hier mischt sich dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich noch an die Waterboys erinnern kann, eine britische Band. Mike Scott hieß, glaube ich, der Kopf. Die hatten diesen Hit The Hole of the Moon. Auch das spiegelt sich hier irgendwie wieder. Und wenn man mal nur die ersten Akkorde des jetzt folgenden Titels nimmt, Jeder Mensch heißt der, nur die ersten Akkorde, dann könnte man fast glauben, wir hätten hier eine Nummer von Herbert Grönemeyer. Aber da müssten jetzt die Grönemeyer-Kenner unter euch nach vorne, weil ich das nicht auf Anhieb identifizieren kann. Ich würde mal tippen, nur die ersten Akkorde, Kinder an die Macht. Aber sicher bin ich mir jetzt aus dem hohlen Bauch formuliert nicht. Hier sind die Türen alias der Mann. Nichts ist für die Ewigkeit. Dann zieh dir bitte noch eine warme Jacke an, wenn's dich schon nach draußen treibt. Meine Arme stehen dir offen, meld dich, wenn du sie brauchst. Und hinter jeder Chance wartet eine zweite und vielleicht eine dritte auch. Dann stehst du an deinem Auto und die Sehnsucht klebt an dir. Auch öfter sagen sollen, hab heut an dich gedacht. Wenn du jetzt gehen willst, halte ich dich nicht auf. Und hier noch eine Kleinigkeit, ich hab eine Prepaid-Karte gekauft. Dann sitzt du in deinem Auto und die Sehnsucht klebt an dir. Besonderes sein, jeder Mensch. Lass uns noch einmal in dein Zimmer gehen und aus dem Fenster schauen. Über den Park und das Stadion, wo die Touristen immer stehen. Du kennst ja die große Stadt, ihre Lichter und ihr Dreck. Jetzt wird's Zeit für den ganzen Rest. Mach's gut, auf Wiedersehen. Dann schau ich in den Spiegel und blick in mein Gesicht. Seh jünger als die anderen aus, aber jünger bin ich nicht. Jeder Mensch will was Besonderes sein. Jeder Mensch. Ja, jeder Mensch will was Besonderes sein. Die Berliner Band Die Türe nennt sich anlässlich ihres neuen Albums Der Mann. Das Album trägt den Titel Wir sind der Mann und erscheint, wie das so üblich in der Vergangenheit auch war, auf dem Berliner Label Staatsakt. Ich möchte mich bei dir und euch bedanken für eure Aufmerksamkeit, euch alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche. Würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier an dieser Stelle wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier und bevor ich komplett raus bin, möchte ich mich einmal mehr, wie ich das in der Vergangenheit schon einmal bei einer Gelegenheit getan habe, verbeugen vor einem kleinen Label aus Wuppertal, aus der Sonntagsstraße. Dort residiert das kleine Label Stargazer, das von einer jungen Frau namens Isa geführt wird, die etwas hat, was man nicht lernen kann und was man sich auch nicht kaufen kann, nämlich Geschmack, und die mit ihrem Label verantwortlich ist für ein Album, einen Künstler, den ich bereits relativ zu Beginn der Sendung gespielt hatte, den Schweden Karl Mattsson, der auf seinem neuen Album The Lancaster Orchestra unter anderem auch die Erfahrung eines fast Todes verarbeitet im Jahr 2010, nämlich wurde er bedingt durch einen Autounfall in die Nähe dieses Zustands zumindest für eine ganze Zeit lang gerückt und zahlreiche Operationen, alles was damit zusammenhängt. Alles Liebe, alles Gute. Mit Musik aus diesem Album, weiterer Musik, gehe ich dann raus. Ciao. Said we would watch them grow, but when fall came around, I was already gone, 'cause I could never turn my back on what I love. I have tried, but nothing's ever good enough. There's just something in my soul, and it's tearing us apart. It's tearing us apart. When you hold me in your arms, I wish you'll never